Der stellvertretende Vorsitzende der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, empfing am 27. Mai in der Kongresshalle Mansudae in Pyongyang die Frelimo-Delegation unter Leitung des Generalsekretärs Eliseu Joachim Machiaba, der ihm einen Protokollbesuch abstattete, zu einem Gespräch. Dabei äußerte der Generalsekretär seinen Willen zur unveränderlichen Erweiterung und Weiterentwicklung der Freundschaftsbeziehungen mit der Partei der Arbeit Koreas und wünschte dem obersten Führer des koreanischen Volkes Kim Jong-un Gesundheit und einen ausgezeichneten Erfolg bei seiner Arbeit.